Abschnitt 42 aus Die Onyx-Schale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyx-Schale von Victor Aubertin. Von der Gerechtigkeit auf Erden. 10 Tage hatte das Konklave zwischen den Kardinälen Colonna und Orsini geschwankt und schien eine Einigung nicht zu finden. Und immer wieder rauchte jener Schlot über dem Dache und zeigte dem Volke Roms, dass der Hirt und der Herrscher noch nicht gefunden. Der Kardinal Colonna war reich und zahlte gut und bar. Der Orsini aber hatte die Macht des spanischen Königs für sich, dessen Armaden auf dem Meere bei Ostia schwammen, mit roten Segeln und mit gar vielen wappengezierten Kanonenrohren. Und die Kardinäle schwankten zwischen Gier und Furcht und machten unter sich Geschäfte aus, die zu nichts führen konnten. Aber am 11. Tage kam der Heilige Geist mit seinen Taubenflügeln geflogen und erleuchtete die Wähler, dass nur ein einfacher, herzlich schlichter Papst der Kirche Christi taugen könne. Ein einfältiger Mann wie jener Fischer Kephas aus Galiläa, der Sohn des Jonas. Und in großer Begeisterung stimmten sie alle überein und wählten einen Mann, an den niemand gedacht hatte. Den Bischof Anselmus, der vor 40 Jahren die Schweine gehütet hatte auf der Wiese seiner Heimat. Sie legten ihm die weißen Pontifikalgewänder an und warfen sich vor ihm nieder und sangen ein Te Deum. Und als er auf der Kathedra saß, der arme neue Papst, da holte er unter den Prachtkleidern sein Sacktüchlein hervor und schnaubte und weinte darein, weil er an seine alte Mutter dachte, dass die das hätte erleben sollen. Aber nun war er Papst, und die Kaiser und Könige schrieben ihm voll Ehrfurcht. Und gleich kamen auch alle Vettern und Freunde herbeigelaufen nach Art des Jahrhunderts und baten ihn um Pfarreien und um gute Stellen im Kabinett oder im Heer oder in Küche oder Keller. Er aber wies sie alle zurück und sagte, das gibt es nicht mehr, nur der eigene Wert des Mannes gelte und strengste Gerechtigkeit walte, wenn auch sonst nirgendwo, so doch hier vor der Schwelle Christi. Die schlechte Art, dass die Vettern der Päpste gleich die besten Bissen schnappen und sich breit machen, hört nun auf. Und niemand erhält eine Gnade, der nicht etwas leistete. Gerechtigkeit, strengste Gerechtigkeit. Auch der Herr Neveu des Papstes, der artige Geronimo, der ein Musikkompositeur war, kam herbeispaziert, brachte seine Notenrollen mit und bat um einen Kapellmeisterposten. Und auch dem sagte der eifrige Papst, gib deine Arbeiten her, damit ich sie mit den Augen der Strenge prüfe. Wenn sie nichts taugen, hast du nichts zu hoffen. Gerechtigkeit, strengste Gerechtigkeit ist nun auf die Welt gekommen. So setzte er sich seine Brille auf und prüfte die Kantaten und Messen seines Neffen scharf und feindselig. Und siehe da, es fand sich, dass diese Arbeiten ganz brav waren, und dass der zierliche Geronimo von seinem Musikhandwerk wirklich allerlei verstand. Da sagte sich der Papst, dass es hinwiederum eine Ungerechtigkeit wäre, den jungen Mann nur deshalb leiden zu lassen, weil er des Papstes Neffe sei. Und er gab ihm den schönen Kapellmeisterposten der Sistina, der 5000 Goldskudi brachte jedes Jahr und zudem 3 große Weinberge bei Frascati gehörten. Und zur selben Stunde verhungerten in der Stadt Rom 12 andere Musikkompositeure, die wohl ebenfalls etwas geleistet hatten, deren Werke aber niemand zu prüfen gedachte, auch nicht mit den Augen der Strenge. Ende von Abschnitt 42.